Eine Woche nach ihrer Ankunft hatten sich die beiden Fraktionen Namen gegeben: Klapperschlangen und Adler. Es hatten sich stabile innere Hierarchien und jeweils eigene Verhaltensmuster herausgebildet. Die Klapperschlangen fluchten zum Beispiel ständig, die Adler badeten nackt. Der Plan sah vor, dass man die Gruppen in dieser Phase noch ein oder zwei Tage getrennt hielt, bevor man sie zu Feinden machte. Doch die Knaben waren dem Plan weit voraus. Ohne die andere Gruppe zu Gesicht bekommen zu haben, sprach eine Gruppe von Ann-Campern, wenn sie die andere nur von Weitem hörte. Die schiere Existenz der anderen provozierte sie. Es folgten schließlich 15 Wettbewerbe, von Tauziehen bis Zimmer aufräumen, in denen sich die Jungen im Laufe von 4 Tagen miteinander messen mussten. Der innere Zusammenhalt wuchs, die anderen wurden zugleich immer entschiedener bekämpft und als Stinker, Memmen oder Kommunisten beschimpft. Am Abend des 2. Tages verbrannten die Adler die Fahne der Klapperschlangen. Als Rache überfielen die Klapperschlangen die Hütte der Adler, rissen Vorhänge herunter und drehten Betten um. Dabei eroberten sie eine Jeans des Gruppenführers, die sie am nächsten Tag als Fahne mit sich trugen, mit der Aufschrift »Der Letzte der Adler«. Einen Tag danach machten sich die Adler mit Baseballschlägern bewaffnet auf zur Hütte der Klapperschlangen, die sich zu dem Zeitpunkt zum Glück an einem anderen Ort aufhielten. Im weiteren Verlauf gab man den Jungen dann jedoch diverse Aufgaben, die nur gemeinsam zum Wohl des ganzen Camps gelöst werden konnten. Nach anfänglichem Misstrauen und abendlichen Essensschlachten arbeiteten die beiden Gruppen am Ende friedlich zusammen. Und langsam, aber sicher versöhnten sie sich. Der gemeinsame Feind, die Aufgaben, die zusammen bewältigt werden mussten, hatte ihre instinktive Feindseligkeit übertrumpft. Das Rubber Cave Experiment gilt heute als ein Klassiker der Verhaltensforschung. Sein Mechanismus: teile Menschen in zufällige Gruppen ein und beobachte, wie sie sich die Köpfe einschlagen, wurde vielfach wiederholt und bestätigt.